zärtliche Weise. Schön ist Musik und es flüstert die Geige voller Sehnsucht nach Glück. Alles, was wir verschweigen. Spiel nicht so laut. Sieh doch die Pärchen, wie jedes glücklich schaut. Darum spiele ganz leise von der Liebe ein Lied. Eine zärtliche